Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Lieber Vorstand, ich kann jetzt nicht mal so rumgucken, guck so in die Mitte. Lieber Vorstand, wir haben euch in großer Einmütigkeit zum neuen Vorstand für die nächsten 4 Jahre gewählt. Auch für euch gilt, Gott hat euch zuerst gewählt. Und ihr habt im doppelten Sinne diese Wahl angenommen, bei Gott und auch heute Abend. Ihr seid in das wackelige Gemeindeboot eingestiegen und seid, wie wir alle, Handlanger Gottes. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ihr legt den Kurs der Gemeinde nicht fest. Ihr bestimmt auch nicht die Bedingungen der Reise. Da hat Gott das absolute Sagen und Reden. Ihr seid, wie wir alle, dafür zuständig, dass wir Menschen in das Boot mit hineinziehen. Und das sollte uns klar sein. Auf der Fahrt durch das Leben wird die Gemeinde es immer wieder mit Minenfeldern oder mit großen Eisbergen zu tun haben. Wir brauchen von daher nur mal über die Reling zu schauen und erkennen die Menschen, die um uns her um Hilfe schreien, weil sie gerettet werden wollen. Eine Titanic ist untergegangen, aber unser kleines wackeliges Schiffchen, was sich Gemeinde nennt, wird ans Ziel kommen. Die Gemeinde wünscht euch ein Miteinander, in dem der eine dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommt. Sie wünscht sich, wenn es sein muss, ein klares Go. Sie wünscht sich auch, wenn es sein muss, ein klares No-Go. Wir brauchen euch, ihr braucht uns und wir alle brauchen einen Captain, der uns als seine Mitfahrer ausgewählt hat. Und dieser Herr ist gut.